Der Drei-Mächte-Pakt, den ich soeben im Auftrag des Führers mit den Bevollmächtigten Italiens und Japans unterzeichnet habe, ist die feierliche Proklamierung des Zusammenschlusses Deutschlands, Italiens und Japan zu einem Block höchster gemeinsamer Interessenvertretung inmitten einer sich neu gestaltenden Welt. Er hat die Aufgabe, die Neuordnung der sich im Kriege befindlichen Teile Europas unter der gemeinsamen Führung Deutschlands und Italiens sowie die Neuordnung im großasiatischen Raum unter der Führung Japans sicherzustellen. Seine Grundlage ruht nicht nur in der Freundschaft, sondern vor allem in der Interessensgemeinschaft der drei jungen, aufstrebenden, den gleichen sozialen Zielen dienenden Völker. Der unterzeichnete Pakt ist ein Militärbündnis zwischen drei der mächtigsten Staaten dieser Erde. Er soll der Herbeiführung einer gerechten Ordnung sowohl in Europa, sowohl in der europäischen Sphäre als auch im großasiatischen Raum dienen. Er soll vor allem aber mithelfen, der Welt so schnell wie möglich wieder den Frieden zu schenken. Als kürzlich Bulgarien hier in diesem Hause den Dreierpakt unterzeichnete, gaben wir der Hoffnung Ausdruck, dass noch weitere Staaten sich mit uns solidarisch erklären würden. Heute, nach wenigen Wochen bereits, tritt als fünfter Staat Jugoslawien zu uns und wir alle empfinden hierüber eine aufrichtige Befriedigung. Heute stehen daher Deutschland, Italien, Japan, Ungarn, Rumänien, die Slowakei, Bulgarien und Jugoslawien im Geiste einer neuen Solidarität zusammen, um vor allem jeden weiteren Versuch einer Ausweitung des Krieges zu verhindern.